بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، organisatorisch, eigentlich ist ja jetzt der Unterricht von meiner Wenigkeit, dann dieser Workshop, aber und dann wieder ein Vortrag. Aber es wird jetzt so sein, dass zwei Vorträge sind und dann, inshallah, der Workshop ist, wenn ihr nichts dagegen habt. Und wenn ihr was dagegen habt, dann ändert sich die Sache auch nicht. Dann machen wir es trotzdem so, wie ich es gesagt habe. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Noch zu Surat al-Fatiha. Wir haben ja geredet bis Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Dann geht es weiter, ihdina sirat al-mustaqim. Wie wir die ganze Zeit schon hier verfahren haben, oder verfahren sind, geht es mir sehr oft immer im Gebet um die Gefühle. Was soll ich fühlen? Und deswegen auch jetzt bei dieser Ayah, was soll ich fühlen? Wie soll ich diese Ayah, ihdina sirat al-mustaqim, lesen? Worum geht es jetzt hier überhaupt? Ihdina sirat al-mustaqim. Ja? Also du bittest Allah um die Rechtleit. Ja, du hast ja ihn gelobt und du hast ja dann gesagt, Iyyaka na'budu, das ist die eine Hälfte für Allah, wa Iyyaka nasta'in, die andere Hälfte für dich. Was heißt Iyyaka nasta'in? Wir bitten dich um Hilfe, oder dich bitten wir um Hilfe. Hilfe für was? Ihdina sirat al-mustaqim. Also, Iyyaka nasta'in wa Iyyaka nasta'in. Was wollen wir von Allah? Ihdina sirat al-mustaqim. Also, wir bitten Allah um Hilfe, dass er uns recht leitet. So, wie sollen wir jetzt diese Ayah lesen, diesen Dua sagen? Ja? Mit Hoffnung, genau, aber welche Art der Hoffnung? Weil du kannst eine Hoffnung haben, ja, wenn es geschieht, ich hoffe es, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Mit Yaqin. Mit Yaqin. Überzeugung. Aber ich meine, diese Hoffnung, ich mache mal ein Beispiel. Du bist gerade kurz vor dem Runterfallen von einem Hochhaus. Jetzt siehst du einen, der dir helfen kann, ja? Sagst du ihm mit Hoffnung, wenn es dir nichts ausmacht, hilf mir bitte. Und du fällst jetzt gleich runter, ja, auf deinen Kopf, bist tot. Sagst du das mit dieser Art der Hoffnung oder wie? Allahi werde ich bitte, ich flehe dich an, oder nicht? Allahi sieg. Dringend. Ja, man sagt das aus den Tiefsten der Tiefen des Herzens heraus. Das sagt man, O Allah, leite mich recht, den geraden Weg, zum geraden Weg hin. Warum so mit Bedürftigkeit, mit so viel Elan? Warum? Weil du ganz genau weißt, wenn dich Allah nicht recht leitet, was passiert dann? Das haben wir ja gestern besprochen. Dann bleibst du für immer und ewig in Narjan. Das heißt, du sagst mit anderen Worten, O Allah, lass mich bitte nicht in Jahannam verweilen. Ihdina sirat al-mustaqim. Die Folge davon ist was? Dass du nicht in Jahannam bleibst. Und deswegen diese Ayah, die soll, also jedes Mal in einer Raka'a, in der nächsten Raka'a, in der du kommst, solltest du diese Ayah besonders wirklich mit völliger Demut sagen. Also da, also das Ganze muss jetzt hier zur Demut umgewandelt werden. Bitte, ich flehe dich an, O Allah, bitte leite mich recht. Es gibt im Arabischen das Wort Al-Inkisar. Al-Inkisaru, ich weiß jetzt nicht, wie ich es auf Deutsch übersetze. Hat jemand einen Vorschlag hier? Al-Inkisaru. Mal, bedeutet was? Dass man nicht zusammengebrochen ist, sondern ja, so eine Art Niedergeschlagenheit, aber die Demut zeigt. Inkisar ist ja eine Art der Demut. Nee, keine Verzweiflung, sondern du bist so demütig, als ob du eben zusammengebrochen wärst. Inkisar ist, bedeutet, du bist einfach nur platt, du flehst und bettelst um dein Leben. Das ist Inkisar. Und diese Art des Bittens sollte man hier haben, wenn ich Allah Azza wa Jal bitte um Rettung. Und dann erwähnt ja Allah Azza wa Jal, صراط الذين أنعمت عليهم, denen du, also den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast. Und wer sind diese? Ja? Ja, Allah Azza wa Jal hat sie erwähnt. Ja? Propheten? Also die guten Menschen, ja? Märtyrer? Die gehören zu diesen Salihin. Wie heißt die Ayah? Hier steht's. Seite 95. Barakallahu fikum. Seite 95. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Das ist der springende Punkt. Denen Allah Gunst erwiesen hat. Wer sind diese? Es sind die Wahrheitsliebenden, As-Siddiqin, Was-Shuhada, die Märtyrer, Was-Salihin und den Rechtschaffenen, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Seite 95, die Ayah. Und in einer anderen Aussage von Salaf al-Salih heißt es, es sind auch noch die Engel. Ja, auch noch die Engel, denn sie haben ja auch eine hohe Rangstufe. Das heißt, wenn du sagst, Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Denk an wen jetzt? An die Propheten, an die Shuhada, an die allen guten Menschen von den Gefährten, den Tabi'in und so weiter und so fort. Das heißt, oh Allah, bitte, ich flehe dich an, lass mich ein Begleiter dieser Menschen sein. Es ist ein Unterschied, ob du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst und dir ist alles egal. Oh, hat er mich recht geleitet? Okay, dann habe ich Glück gehabt. Und nicht, ja, dann Pech gehabt. Wenn du so betest und wer so mit Allah umgeht, den lässt Allah tabaraka wa ta'ala. Weil Allah ist der Stolz, er braucht dich nicht. Also wenn du ihn nicht willst, er braucht dich nicht. Und deswegen müssen wir ja immer den ersten Schritt machen, wie im heiligen Hadith, den ich gestern erwähnt habe. Steh auf, dann komme ich zu dir. Das heißt, du machst den ersten Schritt, dann macht Allah Azza wa Jalla den nächsten Schritt, aber er macht immer mehr. Seine Schritte sind immer mehr als die, die der Diener macht. Und deswegen, wenn du diese Ayah dann liest und wenn du dieses Bittgebet nun sagst, musst du es sagen mit völliger Demut, mit völliger Hingabe, mit völliger Bestätigung der Bedürftigkeit und so weiter und so fort. Und deswegen sollte man es auch genießen. Nicht, noch einmal, das Herz kann ja so schnell gar nicht nachkommen mit den Gefühlen. Aber wenn du sagst, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Und du überlegst und du denkst nach. Nicht so schnell. Und dann geht's wie weiter? غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibn Qayyim sagt, Allah Azza wa Jal erwähnt in dieser Ayat die drei möglichen Arten von Menschen. Es gibt keine vierte. Es gibt keine vierte. Welche sind diese drei? In dieser Ayat, ja? Diejenigen, die Wissen haben und nicht nach dem Wissen handeln. Man hat Wissen und man folgt dem Wissen nicht. Punkt 1. Diejenigen, die handeln, ohne Wissen zu haben. Also entweder hast du Wissen und du handelst danach. Das ist Optimum. Und das sind wer? Koranisch bitte jetzt reden. Al-Ladina an'amta alayhim sind das. Also denen er Gunst erwiesen hat. Die haben Wissen und setzen es um. Jetzt gibt es aber eine Sorte, die haben Wissen, setzen es nicht um. Und das sind wer? Al-Yahud. Und in Fatiha werden sie wie beschrieben? Also Al-Maghdubi alayhim. Al-Maghdub alayhim, diejenigen, die den Zorn erregt haben, sind diejenigen, die Wissen haben, aber nicht gemäß diesem Wissen handeln. Und das sind die Juden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es sagte, auf Seite 96 steht, die Juden sind diejenigen, denen gezürnt wird, und die Christen sind die Irregehenden. Warum? Weil Al-Yahud, die haben die Botschaft in der Tora, Al-Tawrah, steht alles drin. Sie wussten ganz genau, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte ist. Das wussten sie ganz genau. Aber sie wollten es nicht annehmen. Sie wollten sich nicht unterwerfen. Die zweite Sorte sind diejenigen, die irre gegangen sind. Und das sind wer? Warum sind sie irre gegangen? Ja? Weil sie kein Wissen haben. Also sie handeln ohne Wissen. Wichtig jetzt für uns ist, nicht, dass jemand denkt, ja, Alhamdulillah, ich bin ja kein Jude und ich bin kein Christ. Ja, Sekunde. Das mag ja sein, Alhamdulillah. Aber bist du jemand, der Wissen hat, aber es nicht umsetzt? Oder bist du jemand, der ohne Wissen handelt? Weil dann gehörst du ja auch dazu. Dazu natürlich nicht in diesem Ausmaß, wie wenn man Jude wäre oder Christ, sondern in einem geringeren, aber trotzdem noch fatalen Ausmaß. Und das ist, liebe Geschwister, heutzutage die Krankheit in der Da'wah. In der Da'wah. Jeder von uns, liebe Geschwister, muss verstehen, dass er ein Bestandteil dieser Da'wah ist. Was für eine Da'wah? Die Da'wah in Deutschland. Oder auch in der Schweiz. Oder Österreich oder Bosnien oder egal wo du bist eben. Du bist Bestandteil dieser Da'wah. Und wenn du dich nicht änderst und verbesserst, bedeutet das, die Da'wah kommt nicht voran. So einfach ist das. Allah Azza wa Jalla sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah ändert nichts an einem Volk, das kann man jetzt übersetzen, bis sie sich selbst ändern, oder bis sie bis sie das, was in ihren Seelen ist, ändern. حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Ein Nafs, Plural von Nafs. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, ist das Ändern der Seele. Das heißt, dass wir sie bändigen, dass wir sie erziehen. Und wenn wir jetzt das Wissen haben, und wir haben alle dieses Wissen, dass wir unser Charakter ändern müssen, dass wir unser Benehmen ändern müssen, dass wir unsere Art und Weise ändern müssen, aber wir machen es nicht, dann gehören wir zu wem? Maghdubi alayhim. Möge Allah uns davor bewahren, oder nicht? Vielleicht nicht 100%, wie gesagt, wie wenn jemand Kafir wäre, aber doch einige Prozente schon. Und ein Muslim will ja nicht zu dieser Sorte gehören, sondern zu welcher? Alladhina an'amta alayhim. Zu denen wollen wir doch gehören. Und deswegen muss jeder einen Plan haben. So wie unser einer zum Beispiel ein Diätplan hat oder ein Trainingsplan hat oder ein Lehrplan hat, brauchst du auch einen Tazkiya-Plan. Was ist ein Tazkiya? Die Läuterung der Seele. Die Reinigung der Seele. Hast du einen? Hast du dir mal so einen Plan gemacht? Du hast bestimmt daheim, montags gehe ich arbeiten, dienstags mache ich das, oder die Ausbildung, ich habe da, was weiß ich, Schweißen, Löten, Allahu A'lam, oder ich muss, Allahu A'lam, was man in der Schule, habe ich Englisch, Französisch, Deutsch, Erdkunde und so weiter. Wir haben immer Pläne, aber unser Iman-Zustand, da haben wir keinen Plan. Oder hast du da einen Plan? Hast du da einen Plan, diese Woche habe ich 322 Mal Salat ala Nabi gemacht, nächste Woche müssen es mehr sein? Oder habe ich so einen Plan überhaupt nicht? Diese Woche habe ich, Alhamdulillah, endlich mal 100 Mal Istighfar gemacht. Nächste Woche müssen es 100, über 100 sein. Habe ich so einen Plan? Diese Woche habe ich, Alhamdulillah, mit einer Ayah die Nacht durchgebetet. Nächste Woche, inshallah, müssen es mehr als nur eine Nacht sein. Diese Woche habe ich im Ruku' alle Adhkar des Ruku' aufgesagt. Nächste Woche muss das mehr als nur in einer Rak'a sein. Und ja, wir brauchen doch einen Plan. Oder wollen wir so bleiben, wie wir sind? Das ist ja das Problem. Wir wollen so bleiben, wir sind zufrieden mit uns selbst. Und das ist eine Atombombe. Das zerfetzt dein Herz, wenn du zufrieden bist mit dir selbst. Schon mal was von Qualitätsmanagement gehört? Stell dir mal vor, Mercedes-Benz sagt, nö, das reicht. Also die G-Klasse, das ist das Beste, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Mehr brauchen wir gar nicht. Okay, bankrott oder nicht? Das war's, ist aus und vorbei. Stell dir mal vor, die Hersteller vom Trabi hätten gemeint, ja, das ist das Beste, was es überhaupt geben kann. Und danach machen wir nichts. Gäbe es noch Autos? Das heißt, du musst immer dich kritisieren. Al-Muhasaba, also die Selbstabrechnung. Du musst immer sagen, nein, es ist nicht gut. Nein, es ist nicht gut. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal hat gesagt, du sollst jeden Tag einen Schritt machen zu Allah. Du sollst nicht stehen bleiben auf dem Weg zu Allah. Du sollst jeden Tag einen Schritt näher kommen. Und jetzt kommen wir zur Dhikr-Pause. Ist ein Insider geworden, gell? Bitte, ich kenne mich da nicht aus. La ilaha illallah. Jazakallah khair. Die Aussage war, rahimahullah, dass er gesagt hat, du sollst jeden Tag einen Schritt näher kommen zu Allah Azza wa Jalla. Du sollst jeden Tag einen Schritt näher oder einen Schritt mehr machen. Machst du das? Soll sich jeder mal fragen. Letzte Woche und diese Woche, gibt es da einen Unterschied? Näher hin zu Allah oder gibt es da keinen Unterschied? Fangen wir mal kurz an. Gehen wir mal zu den Sunnen. Sunna vor Salat Subh, Sunna. Fangen wir mal mit den Fara'id an. Warum fange ich mit den Sunnen an? Fangen wir mal mit den Fara'id an. Fara'id ist Plural von? Farz, also den Pflicht. Subh, Wuhr, Asr, Maghrib, Isha. Werden die alle, habe ich die letzte Woche, alle zur richtigen Zeit gebetet? Ja, sehr schön. Habe ich sie letzte Woche alle mit Khushu' gebetet? Ja gut, also ich habe zumindest mal eine Rak'a immer mit Demut gebetet. Alhamdulillah, Jazakallahu khair, Mashallah. Das ist ja immerhin was. Keiner wurde geboren als Großgelehrter und als viel Betender. Aber du musst dich entwickeln. So, dann gehen wir zu den Sunnen, dann gehen wir zum Fasten, zum Spät. Das heißt, die letzte Woche und diese Woche, wenn sie identisch sind, dann bist du eine Last für die Dauer. Wenn du dich nicht weiterentwickelt hast, sollen wir auf dich warten? Soll die Dawah, soll die Ummatu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jetzt auf dich warten? Allah azza wa jalla sagt, wir ändern eure Situation. Die Demütigung, die Muslime immer erleben, die wird ein Ende haben. Aber wir warten jetzt auf dich. Warum? Weil du dich nicht ändern willst. Du bist nicht näher gekommen. Du hast deine Nefs nicht geändert. Ja, dann werden halt noch ein paar tausend Muslime geschlachtet, weil warten dann auf dich. Aber wenn jeder von uns sich endlich ändert, einen Schritt besser wird, man kann ja mal hinfallen wieder, dann steh auf und verbessere es. Das heißt, jetzt habe ich zum Beispiel die Sunna vom Dhuhr nicht gebetet, heute. Okay, das kann ja mal passieren, Subhana Rabbi al-Azim. Aber dafür liest du dann 3 Juz mehr heute. Die Waagschale der Hasanat, du musst immer mit deiner Seele kämpfen. Du darfst nicht sagen, ja okay, dann gönne ich dir das mal. Nein, du gönnst dir deiner Seele nichts mehr. Wann gönnen wir unserer Seele etwas? Allah ibarak fiik. Wenn wir mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam durch die Gärten gehen und du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagst, ja Rasulullah, kann ich kurz mal zu meinem Schloss, ich komme gleich wieder. Dann kannst du deiner Seele vieles gönnen. Aber jetzt hier für Dunya, da heißt es nur, es ist viel zu tun, also packen wir es an. Also das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Wenn du zu denjenigen gehören möchtest, الذين أنعم الله عليهم, das heißt denen Allah Azza wa Jalla Gunst erwiesen hat, welche Gunst denn? Natürlich die Rechtleitung. Natürlich viele andere auch, aber das ist die höchste und wertvollste Gunst überhaupt. Das ist das, was wir erreichen wollen. Ein Fehler ist, dass du Wissen hast und wir handeln nicht. Und willkommen im Club, das gehören wir alle dazu, leider. Wie viel Wissen haben wir, dass es haram ist, diese Frau zu sehen und dann schauen wir doch. Ist das nicht mit Wissen, ist das nicht eine Form, Wissen zu haben, aber trotzdem nicht danach zu handeln? Und deswegen, wenn du diese Ayat liest, dann, das ist so ein Vulkanausbruch von Hoffnung und Furcht, Hoffnung und Furcht, Hoffnung und Furcht. Weil auf der einen Seite hörst du diejenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat, und du denkst an die Propheten, und du denkst an Khalid ibn al-Walid, an die Gefährten jetzt also, an Khalid ibn al-Walid und Hamza und Ali radiallahu anhu und so weiter und so fort. Und dann hörst du die Ghayr al-Maghdubi alayhim, ja Latif, was ist, wenn ich dazugehöre? La hawla wa la quwwata illa billah. Sag dein Herz, das sagst du natürlich nicht in Surat al-Fatiha, ja, oder im Gebet, nicht, dass jemand denkt, hier, ab sofort sage ich, ja Latif, la hawla wa la. Nee, das natürlich nicht, ja. Aber dein Herz fängt an zu vibrieren. Und dann kommst du zu den anderen und sagst, Walabalin. Das sind diejenigen, die ohne Wissen handeln. Und ohne Wissen zu handeln, ist auf jeden Fall die Endstation, möge Allah uns davor bewahren, in Jahannam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt 3 Richter. 2 davon sind in Jahannam und einer davon ist im Paradies. Derjenige, der im Paradies ist, das ist derjenige, der die Wahrheit erkannt hat und gemäß dieser Wahrheit urteilt. Und derjenige, der in der Hölle ist, wie viele sind es? 2 Sorten. Die erste Sorte von diesen beiden, die in der Hölle sind, möge Allah uns davor bewahren, ist ein Richter, der die Wahrheit erkannt hat, aber er mit Ungerechtigkeit geurteilt hat. Also er hat nicht gemäß der Wahrheit geurteilt. Ist ja klar, dass er in Jahannam ist, möge Allah uns davor bewahren. Aber jetzt haltet euch mal fest. Und die dritte Sorte ist, derjenige, der die Wahrheit gar nicht weiß und urteilt, der ist in Jahannam. Wie oft sagst du Fatawa, ohne dass du Wissen hast? Ich denke, ich glaube, also wenn ich mal so nachdenke und ich habe mal überlegt, wer bist du denn, dass du denkst und überlegst und nachdenkst? Und entweder du hast Wissen, oder nicht? Entweder du kannst, du hast so viel Wissen, dass du selbstständig Urteile ableiten kannst, bitteschön. Oder zumindest, nein, ich habe nicht so viel, ja okay, dann leite bitte nur weiterleiten. Bei dir, in deinem Herzen gibt es nur eine App und das ist die Weiterleit-App. Es gibt keine selbstständig Urteilfällen-App bei dir. Und deswegen, wenn du eine Fatwa gehört hast, und natürlich musst du erstmal von deinem Sheikh lernen, von wem darf ich überhaupt weiterleiten? Darf ich von diesem oder jenem und so weiter und so fort? Und deswegen, barakallahu fikum, ohne Lehrer geht das nicht. Ja, selbst die einfachsten Berufe, wie zum Beispiel Koch oder was gibt es noch Leichtes, Maler, ja. Das ist natürlich auch eine Kunst, ja. Ich meine jetzt diese Tapezierer und so weiter mit Maler und so, ja. Es ist jetzt nicht wie Neurochirurg, ja. Oder ist das das Gleiche? Und tapezieren oder so ein paar Nerven zusammen verbinden, ne? Kups wie gesprungen. Ich meine, aber bei diesen leichten Berufen brauchst du doch einen Lehrer, oder nicht? Kannst du lernen? Ja, Achi, das Handy. Handy? Zu benutzen. Brauchst du eine Bedienungsanleitung oder willst du selbstständiger machen? Ich versuche mal. Wie viel Zeit vergeudest du da? Wie viele Fehler machst du? Ups, ich habe doch jetzt alles gelöscht. Ja. Oder nicht? Aber wenn es dir jemand zeigt, ja, dann passiert sowas nicht. Und deswegen brauchst du einen Lehrer, der dich führt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, gestern hatte ich ja schon gesagt, dass, yani, wenn du weißt, alhamdulillah, zum Beispiel hier gibt es einen Sheikh, der Vorträge hält und nach Sunnah wallah, alhamdulillah, minna, ja, auf was wartest du? Dann geh zu, ich kann nicht jede Woche, ja, dann einmal im Monat, ich kann nicht einmal, dann einmal in zwei Monaten, ich kann nicht einmal in zwei Monaten, dann einmal in drei Monaten, ich kann nicht, dann einmal in vier Monaten. Aber Hauptsache, du hast Kontakt. Hauptsache, du lernst. Hauptsache, du kannst fragen und so weiter und so fort. Und wichtig ist, und das ist leider, leider, leider, leider. Also, ich wüsste wirklich, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber 99,9 Periode, Prozent der Muslime, Sunnallahu Akbar, Mashallah, machen das nicht. Was? Dass sie zu einem Sheikh gehen und sagen, ja, Sheikh, ich bin wie dein Sohn. Bitte erzieh mich. Hast du das jemals gesagt? Zu einem Sheikh? Erzieh mich. Wenn ich nicht richtig sitze, sag mir, warum sitzt du dich nicht richtig hin? Wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, dann sagst du, schäm dich gefälligst. Warum sagst du das? Ich bin dein Sohn. Ich bin älter als er. Ja, dann ist er egal, dann ist er halt nicht dein Sohn, dann ist er halt dein... Nenn ihn doch, wie du willst. Auf jeden Fall, wer von uns hat einen Sheikh, der ihn erzieht? Jetzt mal abgesehen von Lernen. Abgesehen von, wie mache ich Wudu, wie bete ich, wie faste ich, was ist Hadith, Wissenschaft, Usul al-Fiqh, das ist alles hochinteressant. Aber warum gibt es keinen, der sagt, Sheikh, jetzt mal abgesehen von dem, Alhamdulillah, Jazakallahu khairan, dass ich das alles lernen darf von dir, zieh mich bitte. Ach, warum soll ich euch hin? Mein Vater hat mich erzogen. Ja, Jazakallahu khairan, dein Vater und deine Mutter, möge Allah sie reichlich belohnen. Aber es gibt Sachen, die du auffrischen musst, oder nicht? Es gibt Sachen, wo du noch einmal bestätigt bekommen musst, mit der Zeit können Charakteren sich einschleichen bei dir, die nicht so rosig sind. Und so waren die Gefährten. Und so waren die Tabi'in. Sie hatten immer einen Erzieher. Immer, immer. Abgesehen vom Lehrer, Al-Murabbi. Ja, natürlich, es gibt einen Muallim, ja, der unterrichtet. Alif, Ba, Ta, Tha. Das ist eine Sache. Und es gibt einen Murabbi, der macht ihn zum Mann. Das heißt, zum Mann, das heißt, dass er Charakteren hat, Charaktereigenschaften hat, die Allah Azza wa Jalla liebt. Und genauso ist es mit den Frauen. Die sollen auch dafür sorgen. Natürlich kann jetzt kein männlicher Sheikh immer jedes Mal dafür sorgen, sich um eine Schwester zu kümmern. Aber wenn er mal mitbekommt, dass die Schwester dies oder jenes nicht richtig getan hat, dann soll sie nicht sauer werden, wenn der Sheikh mal sagt, hör mal zu, Schwester, geht's dir auch noch gut? Sag mal, wo bist du denn? Was denkst du denn, wer du bist? Fürchte mal Allah. Weil die meisten von uns, wenn ein Sheikh zu ihm kommt und sagt, ach, geht's dir eigentlich noch gut? Sollen das? Setz dich mal gefälligst hin. Die meisten von uns kommen dann nie wieder zu dem. Oder nicht? Die meisten. Die denken, die werden was besser. Was hat denn der mir zu sagen, der? Okay, der sitzt zwar auf dem Stuhl, ich auf dem Boden, ja und? So unerzogen leider sind wir. Also entschuldigt, aber es ist so oder ist es nicht so? Und deswegen, Barakallahu fikum, das ist ein fataler Punkt. Wenn wir zu denen gehören wollen, denen Allah Gunst erwiesen hat, dann müssen wir uns ändern. Und alleine wirst du dich nicht ändern. Glaubst du denn tatsächlich, also bitte, ja, glaubst du tatsächlich, du wirst deinen Shaitan besiegen und deine Nefs besiegen und diese Dunya besiegen, ganz alleine? Bist du Don Quixote oder wer bist du? Du brauchst Hilfe. Wenn das funktionieren würde, warum hat dann Allah Azzawajal die Gesandten entsandt, wenn wir keine Lehrer brauchen? Hätte er doch nur die Bücher offenbart, oder nicht? Aber nein, das reicht nicht. Und deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das Wissen wird entzogen, nicht dadurch, dass es von euren Brüsten entrissen wird, sondern wie? Durch den Tod der Gelehrten. Ja, aber Sekunde mal, die Bücher sind doch da. Ja, ja, aber die Gelehrten nicht. Der dich erzieht. Und deswegen, die Ulama haben gesagt, zu Al-Imam Ahmed kamen hunderte, tausend. Das können wir uns gar nicht mal vorstellen. Ne? Das können wir uns nur noch vorstellen bei Fußball oder Football oder Eishockey. Aber für Talabul Ilm hunderttausende, das ist Geschichte von tausend einer Nacht. Die Mehrheit davon zu ihm hin, um sich erziehen zu lassen. Und Hassan al-Basri sagt, jeder sollte im Jahr rausgehen, also zu einem Scheich gehen und sich erziehen lassen. Und der Schüler von Imam Malik, der hieß Abdurrahman ibn al-Qasim, er sagte, ich war 20 Jahre mit meinem Imam. Imam Malik ibn Anas. 18 Jahre davon habe ich mich erziehen lassen und in 2 Jahren habe ich das Wissen genommen. Das steht überhaupt nicht auf der Tagesordnungsliste bei uns. Erziehen lassen. Was heißt denn erziehen lassen? Dass du Ikhlas bekommst. Heutzutage will jeder machen, was ich will Dauer machen. Glaubst du, der fragt seinen Scheich, wo er Dauer macht, wie er Dauer macht, wann er Dauer macht? Und heutzutage die Fitne, liebe Geschwister, ist so groß, diese Facebook, ja, und Co., dass jedem ein Tor, mehrere Tore geöffnet wurden, reden zu können. Das ist eine Shahwa im Herzen. Das ist eine Begierde im Herzen, reden, vortragen, predigen, sich eben profilieren, sich zeigen. Und da brauchst du einen Sheikh, der sagt, hör mal zu, ist noch nicht Zeit, setz dich hin, Ruhe jetzt. Da brauchst du jemanden, der die Handbremse bei dir zieht, wenn du sie nicht ziehen möchtest. Und deswegen, barakallahu fikum, das ist der Weg derjenigen, den Allah Gunst erwiesen hat, sich erziehen zu lassen. Und das leider, das müssen wir sagen, haben wir hier in Deutschland nicht erreicht. Alhamdulillah, in Deutschland, sehr viele Jugendliche wissen, dass es einen Sahih-Hadith gibt und Da'if-Hadith gibt, yarhamkumullah, und dass dies und jenes und so weiter und so fort, das wissen sie, alhamdulillah. Ja, heutzutage hat man ein Bewusstsein dafür, dass es richtige Aqidah gibt, falsche Aqidah. Das ist alhamdulillah, da müssen wir sagen, haben wir einen Schritt erreicht, wir alle zusammen. Aber in der Erziehung haben wir das nicht. Und das sagte schon Imam al-Albani, rahimahullah. Imam al-Albani sagte, 2 Sachen brauchen wir. Tasfiyah und Tarbiyah. Tasfiyah ist 7. Ja, also, dass du, wie sagt man, die Spreu vom Weizen trennst. Tasfiyah. Und er meint was damit? Er meint, die richtigen Ahadith von den falschen Ahadith zu trennen. Und Tarbiyah ist Erziehung. Er sagt, rahimahullah, bei der Tasfiyah haben wir vieles erreicht. Jazahullahu khairan, rahimahullah. Heutzutage, yani, wenn du hörst, Al-Albani sagt, jetzt weiß ich, dass dieser Hadith ist sahih oder daif oder so weiter und so fort. Aber er sagte, bei der Tarbiyah haben wir leider nicht so viel erreicht. Das sagt ein großer Gelehrter, rahimahullah. Und deswegen, barakallahu fikum, jeder von uns muss sich erziehen lassen. Und das geht nicht im luftleeren Raum. Da musst du einen Lehrer haben. Und wenn du dich nur einmal im Jahr erziehen lässt, Allahumma lakal hamd, ist besser als gar nichts. Du gehst einmal im Jahr und sitzt dann bei einem Scheich oder gehst in die Moschee oder du hörst wie so diese Seminare und so. Und dann gehst du zum Scheich und sagst, ja Scheich, guck mal, ich bleibe jetzt diese 3 Tage. Wenn du irgendwas siehst, nicht gut an mir, dann sag. Heutzutage kann man den Leuten ja gar nichts mehr sagen. Rück mal bitte. Warum sagt er mir rück mal? Subhanallah. Ja, leider ist das so. will ich jetzt nicht lange bleiben, aber das ist wirklich ein Thema, barakallahu fikum, das müssen wir wirklich uns zu Herzen nehmen. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zur Übung Ar-Ruku. Was passiert, wenn wir Ruku machen? Die Sünden fallen von den Schultern. Genau, die Sünden fallen von den Schultern und vom Kopf, walillahi alhamd, wie wir schon im Hadith gesagt haben. Was sagen wir denn im Ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimum. Also du sagst nicht Minimum, sondern das ist eben das Minimum, was man sagt. Ansonsten kannst du ja viel mehr sagen. Ja? Und in diesem Buch stehen jetzt nicht alle Avkar, die man sagen kann. Es ist ja kein Avkar-Buch. Sondern hier geht es ja nur darum, wie bekommst du Khushu'. Wenn du die anderen Adkar lesen willst, dann bitteschön, dann gehst du zu Hisnul Muslim oder zu anderen Büchern, die Adkar, oder zu Fiqh-Büchern, in denen die Adkar stehen. Subhana Rabbiyal Azim. Was heißt das? Gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige. Was heißt gepriesen? Ja? Genau, ja. Genau. Das heißt, At-Tasbih ist Subhanallah sagen. Nennt man Tasbih. At-Tasbihu, sagt man im Arabischen, ist At-Tanzihu. At-Tasbih ist At-Tanzih. Was heißt jetzt At-Tanzih? At-Tanzih kommt von Nazaha. Nazaha ist etwas, was rein ist. Makellos. Und Tensi ist jetzt nun, es zu bestätigen, dass etwas makellos ist. Also ist was At-Tanzih in Bezug auf Allah? Dass du bestätigst, dass Allah keine Mängel hat. Das heißt, At-Tasbih bedeutet, dass du die Eigenschaften verneinst und leugnest, die Eigenschaften der Unvollkommenheit sind. Wie zum Beispiel was? Schlaf. Sterben. Was noch? Essen. Dass er einen Sohn hat. Genau, die Notdurft. Müde werden. Nein? Oder Schlummer haben. Genau. Das ist das. Also du sagst, Allah ist nicht derjenige und nicht derjenige und nicht derjenige. Also du lehnst alle Eigenschaften der Mängel, der Unvollkommenheit ab. Das nennt man Tasbih. Wenn du also sagst Subhan, dann bedeutet das gepriesen im Sinne von frei von Fehlern ist Allah. Subhanallah. Also frei von Makeln, frei von Mängeln, frei von Unvollkommenheit ist Allah. Also du verherrlichst Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sagen wir im Ruku' und im Sujud, dieses Subhana. Das Tasbih ist im Ruku' und im Sujud. Im Ruku' sagen wir Subhana Rabbiyal Azim und im Sujud Subhana Rabbiyal A'la. Warum im Ruku' Al-Azim und im Sujud Al-A'la? Ja? Haben wir rechts hier? Also im Sujud ist es so, dass man ist, sag ich mal, am tiefsten Punkt, am Boden. Und dann sagt man, Subhanallah, wir priesen sein Herr, der Allerhöchste. Okay. Er ist am niedrigsten Punkt, der Preis sein Herr, der am höchsten Punkt ist. Okay. Seine Unterwerfung. Barakallahu, man zeigt die Unterwerfung, ja? Was willst du sagen, Bruder? Ja, auch den Gedanken. Okay. Das ist Sujud, sehr schön. Und jetzt? Warum sagen wir Subhana Rabbil Azim im Ruku'? Wir hätten ja auch sagen können Subhana Rabbil Alim. Subhana Rabbil Sami'. Warum Al-Azim? Al-Azim ist der Gewaltige. Wann verbeugst du dich? Vor wem verbeugst du dich? Ich habe es nicht verstanden. Vor den Gewaltigen. Vor den Gewaltigen, okay. Ich meine jetzt muss natürlich nur vor Allah, aber ich meine, wann verbeugen sich die Menschen? Ja? Allah ibarik. Also vor jemand, der Ansehen hat. Jemand, der eben gewaltig ist, in irgendeiner Eigenschaft. Gewaltig in seiner Kraft, gewaltig in seinem, in den, ja, wenn du vor dem Wing Chun meinst, dann verbeugst du dich, was natürlich haram ist, nicht weil er Multimilliardär ist, ja, oder so, sondern aus Respekt einfach nur, weil er dir etwas beigebracht hat. Was natürlich, wie gesagt, das Verbeugen vor Menschen und vor Geschöpfen ist haram, ja. Deswegen, wer so Sport macht, der muss sagen, hör mal zu, ist ja wirklich nett, dass sie mir das alles beigebracht haben, ja. Und sehe das ihnen wirklich, ich schätze das sehr, aber verbeugen kann ich mich nicht vor ihnen. Wie, haben sie einen Bandscheibenvorfall? Nee, habe ich nicht, aber ich verbeuge mich nur vor Allah. Ja? Oder bei dann Turnier, also bei Meisterschaften oder so, bei Kampfsport, glaube ich. Auf jeden Fall ist nicht unser Thema. Tahrim passt zum Ruku', wenn du sagst Al-Azim, verstehst du auch, warum du dich verbeugst. Die Afkar passen zu den Handlungen. Du sagst Subhana Rabbi Al-Azim und du denkst an die Gewaltigkeit Allahs. Weil wenn du an diese Gewaltigkeit Allahs, und dazu brauchen wir was für ein Wissen? Über Allah, natürlich. Und deswegen, ihr seht, also das Gebet, ohne zu wissen, wer Allah ist, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir immer mehr lernen, wer Allah ist. Wo steht das eigentlich, wer Allah ist? Im Koran und in der Sunna. Also viel Koran lesen. Viel Koran lesen. Tadabbur al-Koran. Also das tiefe Nachdenken, Besinnen, ja, dass wir diese Ayat verstehen. Und das stärkt den Iman. Viel Koran lesen und verstehen natürlich. Und deswegen sagen die Ulama nur so nebenbei, man sollte mal hier zweigleisig gehen beim Koran lesen. Jeden Tag, du sollst so oft wie möglich den Koran durchgelesen haben. Ja? Al-Fatiha bis Nas, Al-Fatiha bis Nas, Al-Fatiha bis Nas. Ja? Das ist zum Beispiel, das muss auch auf deinem Plan stehen. Also irgendwie sollen wir viel dicker machen. Ich weiß auch nicht, aber Alhamdulillah, das ist. Und jetzt ist. Es funktioniert trotzdem. Vielleicht. Wird es dann bald auf. Mashallah. Habe ich so lange gemacht, dass die Batterie zweimal ausgeht? Das laute Stimme, das ist echt. Ja, laut rief echt. Nein, aber jetzt das Kabel angeschlossen, das Hauptmikrofon. Das hier? Ja. Das ist ohne Batterie. Aha. Das ist nicht so gute Qualität. Ah, die Qualität vielleicht. Taib, wer hat Dhikr gemacht jetzt gerade eben? Astaghfirullah, dass wir nicht Dhikr gemacht haben. La ilaha illallah. Also, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Vor lauter Batterie. La ilaha illallah. Auf jeden Fall, wir waren stehen geblieben beim Ruku' und beim Koranlesen. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Dass wir zweigleisig fahren sollen. Einmal immer durchlesen, Khatma nennt man das, also du hast es fertig gelesen. Und da musst du natürlich Kondition haben. Die Kondition eignet man sich mit der Zeit an. Ja, das heißt, wie lange brauchst du für eine Seite jetzt? Zum Beispiel. Sag mal. Zwei, drei Minuten. Wer braucht länger für eine Seite? 4-5 Minuten? Wer braucht länger für eine Seite? Du kannst eine Seite auch eine Stunde lesen. Nein, ich meine, also, weil er noch nicht so fließend lesen kann. Ja? Ist nicht schlimm, ach, barakallahu fik, ja? Okay. Sagen wir mal, du bist jemand, der braucht eine Viertelstunde. Sagen wir mal. Ja? Weil du liest dann zum Beispiel, also gut, Fatiha kann ja eigentlich fast jeder, ja. Ist auch nicht so wild, wenn man neu im Islam ist oder zurückgekehrt im Islam ist und man kann es nicht so gut, ja. Man darf schämen. Das ist tödlich. Zwei Leute lernen nie. Welche? Der Hochmütige, ich soll da hier mich hinsetzen lernen, der lernt nie. Und der sich schämt. Deswegen, Barakallahu fikum, ihr müsst euch nicht schämen, weil ich jetzt noch nicht die Adkar kann oder noch nicht Koran auswendig lernen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist was? Wenn es nächste Woche genauso werden wird wie diese Woche. Dann hast du ein Problem. Dann meinst du es ja gar nicht ernst mit Allah subhanahu wa ta'ala. Also, sagen wir mal, du brauchst diese Woche Viertelstunde, nächste Woche müssen es 14 Minuten werden. Übernächste Woche sind es 13 Minuten und so weiter und so fort. Bis du, mathalan, 5 Minuten oder in 2 Minuten eine Seite gelesen hast. Das ist dieses fließende, schnelle Lesen. Und die andere Schiene ist, dass du eine Ayah zum Beispiel pro Tag liest. Und zwar dann Tafsir liest, wenn du Tafsir kannst. Zum Beispiel, vielleicht gibt es auf Bosnisch, mashallah, gibt es ja viel. Auf Türkisch gibt es viel. Englisch gibt es viel. Auf Französisch, im Deutschen sind wir noch im Kindergarten. Ja? Aber inshallah gibt es immer mehr. Dann nimmst du den Tafsir da. Das ist Tadabbur. Das ist auf einem anderen Gleis. Ja? Das eine ist Gleis 1, das heißt Khatma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, min al-jinnati wa al-nas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, min al-jinnati wa al-nas. Du musst schon durchlesen, ne? Auf jeden Fall so. Einmal im Monat, also jeden Monat, nicht einmal, jeden Monat, jede Woche. Al-Imam al-Shafi hat es jede 3 Tage gemacht. Und im Ramadan 2-mal am Tag. Das musst du nicht heute schon machen können. Ja? Also keiner soll Depression bekommen, weil er kommt er dann nächste Woche und sagt, ja, Sheikh, ja, khair, inshallah, ich hab so, mir geht's nicht gut, khair, inshallah. Ja, ich wollte eigentlich 2-mal am Tag Koran lesen und ich kann es nicht. Ja, khair. Immer mit der Ruhe. Ja? Also das Durchlesen des Korans ist eine Sache und das andere ist At-Tadabbur. Also kommen wir zurück zum Ruku'. Subhana Rabbi al-Azim, damit du das genießt, musst du wissen, wer Allah ist, deswegen sollst du Koran lesen, jetzt haben wir wieder den roten Faden. Und du sagst Subhana Rabbi al-Azim, weil du dich verbeugst vor Allah subhanahu. At-Tasbih, liebe Geschwister, wurde im Koran sehr, sehr oft erwähnt. At-Tasbih. Und es wurden Suren damit begonnen. So sagt Allah azza wa jal in Surat al-Isra, Subhana alladhi asra bi'abdihi, ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Seite 97. Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht vor der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ, damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Auch Suratul Hadid wurde so begonnen. سبح لله ما في السماوات والأرض. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Auch Suratul Hashr, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Suratul Saf wurde auch so begonnen. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Suratul Jumu'ah, Yusabbihu. Also hat Allah Azza wa Jalla, oder machen wir es gleich, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Surat At-Taghabun, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und alles, was auf der Erde ist. Und Suratul A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, den Namen deines Höchsten. Jetzt mal ganz, wer Arabisch kann, diese Ayat, die wir gerade, oder auch wer nicht Arabisch kann, der Tasbih, war der gleich in allen Ayat? Also wenn ich schon so frage, dann muss die Antwort nein sein. Ja, warum? Was ist der Unterschied? Und Sabbih? Amr. Das heißt, der Tasbih im Arabischen, liebe Geschwister, gibt es 3 Zeiten. Nicht so schlimm wie im Deutschen. Ja. Plusquamperfekt. Futur 2. Ich werde gelesen haben. Ja, Allah. Im Arabischen ist es ganz leicht. Es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Befehlsform. Imperativ. Kommt gleich. Und die Gegenwartsform ist die Form für Futur, für Zukunft. So einfach ist es. Und all diese Formen des Verbes, in all diesen Formen wurde At-Tasbih erwähnt. In den Eröffnungen dieser Sure. Und im Infinitiv auch noch. Was ist Infinitiv? Also von. Nee, Infinitiv ist nicht Vergangenheit. Nein. Ursprungsform, also lesen zum Beispiel. Aber auf Arabisch ist ja dann Madi, oder? Nee, Madi ist Vergangenheit. Infinitiv. Ich verstehe, das ist nicht. Lesen, genau. Sagen und so weiter. Genau, Baraklav. Das ist Subhan. In Surat al-Isra heißt es Subhan. Subhan alladhi asra bi'abdi. Es wird gesagt, preis dem und so weiter, also deinem Herrn. Sabbaha ist die Vergangenheit. Es preist Allah alles. Wird das hier übersetzt. Yusabbihu ist jetzt was? Die Gegenwart und Zukunftsform. Du sagst, Yusabbihu bedeutet jetzt oder Yusabbihu, also morgen, beides. Für die Gegenwart und für die Zukunft. Und Sabbih ist Imperativ, also Befehlsform. Das, du sollst in allen Lebensformen, Lebenszeiten Tasbih machen. Und du sollst zum Tasbih aufrufen. Denn der Tasbih ist ja nichts anderes als der Tawhid. Wer kann mir denn diese Brücke hier erklären? At-Tasbih ist At-Tawhid. Warum denn das? Was heißt nochmal Tasbih? Also, das ist Allah, frei von allen Fehlern. Bitte? Tansih, genau. Also? Man spricht dann also von. Und beim Tawhid, was mache ich da? Also, man verneint. Kalimatu Tawhid, Ausdruck des Tawhid ist was? Ich spreche von allen anderen Göttern. Genau. La ilaha illallah. Nafyun wa ithbat. Also, Verneinung und Bestätigung. Und das ist Tasbih. Also ich habe bestätigt, dass Allah keine Teilhabe hat. Das ist Tasbih, das ist Tansih, das ist Tawhid. Ja? Und deswegen sollen wir At-Tasbih machen. Und Allah Azza wa Jal, in den nächsten Seiten die Ayat sehen könnt, hat uns mehrfach dazu gerufen, Tasbih zu machen und hat auch erklärt, dass alles Allah preist. وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Das bedeutet was? Das heißt, es gibt nichts, was Allah nicht preisen würde, doch ihr versteht ihr Preisen nicht. Das heißt, alles preist Allah, die Vögel, die Tiere, die Gegenstände, die Berge, alle preisen Allah, nur die Kuffar machen es nicht. Deswegen fühlt sich der Muslim nie in der Minderheit. Was für eine Minderheit? Junge, wir haben Al-Malaika mit uns, wir haben die gläubigen Djinn mit uns, wir haben sämtliche Tiere mit uns, wir haben sämtliche Pflanzen mit uns, wir haben sämtliche Gebirge mit uns. Wo sind wir in der Minderheit? Die Muwahhidun, die Allah einzig und Allah preisen, das ist die also klare Mehrheit. Eine klitzekleine Gruppe von Leuten, die machen kein Tasbih, das sind die Kuffar. Aber natürlich, wenn wir jetzt, nicht, dass jemand kommt, so eine Sekunde mal, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran und die meisten sind irregeleitet. Ja, ja, er meint die meisten was? Menschen natürlich. Ja. Aber so von den Geschöpfen preisen alle Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es eine Ehre für uns, dass Allah uns dies erlaubt hat, Subhanallah zu sagen. Und deswegen soll man immer Tasbih machen, insbesondere natürlich am Ende des Gebets. Also nach Ende des Gebets. Gehen wir auf Seite 103 kurz, um die Stellung der Preisung Allahs zu sehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die von Allah meistgeliebten Sprüche sind Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dann sagte er, gleich mit wem, mit welchem du beginnst. Also ob du Subhanallah sagst oder zuerst Alhamdulillah oder zuerst La ilaha illallah oder zuerst Allahu Akbar. Ist egal. Diese vier, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Das muss zur Tagesdosis gehören. Muss. Genauso wie du so und so viel Calcium brauchst und so viel Vitamin C und Vitamin B und Vitamin D und Vitamin D12 und Allah all was. Genauso brauchst du eine Tagesdosis Dhikr. Und eines dieser Adhkar, die zur Tagesdosis gehören müssen, sind Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Haben wir das diese Woche gesagt? Außerhalb des Gebets. Außerhalb des Gebets. Naja, außerhalb des Gebets. Wenn das Mikro kaputt geht. Wenn das Mikro, Alhamdulillah. Nicht, dass jemand jetzt Dua macht, ja, Rabbi, inshallah, geht das Mikro immer kaputt. Wenn wir es außerhalb gesehen haben, dann ist es sehr schön. Aber wir brauchen, liebe Geschwister, eine Tagesdosis an Dhikr, so wie wir eine Tagesdosis an Gebeten haben, so wie wir eine Tagesdosis an Anlesen brauchen. Dass du ab, also das zum Beispiel, ich sehe etwas und sage, Subhanallah, ja, das ist etwas, was zusätzlich noch dazu kommt. Aber ich brauche einen sogenannten Wird. Al-Wird ist was, das ist eben der Tagesbedarf, beziehungsweise der Tagesdosis, die Tagesdosis an Koran, an Dhikr. Zum Beispiel jeden Tag eine Seite Koran. Wer liest jeden Tag eine Seite Koran Minimum? Barakallahu fikum. Nochmal, wir sind hier in einer Selbsthilfegruppe, ja? Also nicht, dass jemand sagt, nee, ich sag's nicht, weil ich habe Ikhlas. Achi, Ikhlas Schala kommt nach. Jetzt wollen wir zeigen, dass es geht. Weil vielleicht bist du dadurch, dass du sagst, ja, ich mache eine Seite. Subhanallah, der macht's ja. Alhamdulillah. Ja. Wer macht mehr als nur eine Seite? Was hab, war das mehr oder nur eine Seite, habe ich gefragt? Eine Seite. Eine Seite? Tagesdosis Koran? Barakallahu fikum. Weil so langsam aber sicher wird es auch Zeit. Ne? Ramadan steht vor der Tür. Also wer jetzt nicht anfängt, so langsam aber sicher sich aufzuwärmen, Koran zu lesen, wie willst du dann im Ramadan Koran durchlesen? Wie soll das gehen? Also Minimum einmal durchlesen. Und jetzt die nächste Frage, wer hat eine Tagesdosis an Dhikr? Du sagst, ich mache jeden Tag, abgesehen, ich meine jetzt nicht die Adhkar im Gebet und ich meine nicht die Adhkar morgens und abends und ich meine nicht die Adhkar beim Essen und beim Fertigsein vom Essen und beim Anziehen, nein, nein, nein, nein. Extra Adhkar, eine extra Dosis Adhkar. Nicht nur, also abgesehen vom Gebet. Und abgesehen von den Adhkar al-Muwaffa, das heißt, Al-Adhkar, die zu bestimmten Sachen gesagt werden, wie zum Schlafen, nee, nee, abgesehen von denen. Adhkar, es gibt nichts zu tun, du sagst, du machst Dhikr. Zum Beispiel beim Autofahren. Ja, während des Autofahrens, ja. Genau. Oder im Bus oder in der Straßenbahn, genau, barakallahu fik. Auf der Arbeit, genau, barakallahu fik, genau. Bitte? Beim Kochen? Ja, hey, mashallah. Du sagst, warum? Weil du immer naschst? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja. Ja, nee, dann kommt Subhanallah. Also erst beim Kochen, ja, mal schön Fleisch in Stücke, gut, vielleicht rohes Fleisch kann man nicht essen, aber wenn man Salat macht, dann hier vielleicht etwas Gurken schneiden, ja, und dann, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, all ist Subhanallah. Ja, nee, mal abgesehen davon, Spaß beiseite, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns glückselig sein lassen im Diesseits und im Jenseits. Wir brauchen tatsächlich, Abu Huraira radiallahu anhu sagte, ich mache 4000 Mal Istighfar, weil ich meine Schuld kenne. Er sagte, ala qadri diyati. Ad-diyah ist, ad-diyah, ist, wenn, das ist ja im, im deutschen Gesetz, sondern im, in islamischen Ländern so, zum Beispiel, wenn jemand jemand aus Versehen getötet hat, Autounfall oder so, dann muss er Geld zahlen. Ja? Dieses Geld zahlen, diese Buße, Geldbuße, das ist die Dia. Okay? So. Gut, gibt es ja auch im Deutschen, ne? Geldbuße. Auf jeden Fall, er sagte, ich mache 4000 Mal Istighfar. Er sagt, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Oder Astaghfirullah wa atubu ilayh. Oder La ilaha illallah subhanaka inni min. Ja, es gibt ja viele verschiedene Sorten, womit du um Vergebung bittest. Er sagt, 4000 Mal mache ich das pro Tag gemäß meiner Buße, meiner Strafe. Abu Huraira. Da kann sich einer fragen, hatte der überhaupt noch Zeit, so viele Hadith, wie er überliefert hat? Wer von uns, liebe Geschwister, hat jemals mehr als 100 Mal an einem Tag, an einem, nicht an jedem, an einem Tag in seinem Leben jetzt, wie alt bist du, 30, 40, 50, 60, hast du jemals an einem Tag mehr als 100 Mal Istighfar gemacht? Nein, er ist Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, mehr als 100, nicht 100. Außerhalb vom Gebet. Alles hier mitzählen oder was? Alles in einen Topf? Vielleicht schaffen wir es dann. Ja? Das kann ja sein. Ich sage ja nicht, dass es niemanden gibt auf dieser Welt, aber sicherlich ist das sehr wenig. 70 Mal vielleicht. Vielleicht 70, ja. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht mehr machen darf. Abu Huraira macht es 4000. Wer hat es von uns 1000 Mal gemacht? Ja. Oh ja, jetzt hör mal auf. Vielleicht alle zusammen. Na. Allah berg. Allah khair. Deswegen. Wir brauchen jeden Tag Dhikr, liebe Geschwister. Wir brauchen jeden Tag Dhikr. Das Problem ist, viele von uns haben vielleicht eine Allergie bekommen, weil viele Gruppen Dhikr falsch machen. Ja, die hupsen dann und tanzen und drehen sich und so weiter. Das ist natürlich, hat mit dem Islam nichts zu tun. Aber es heißt nicht, dass die Gefährten keine Adhkar gesagt haben. Und deswegen brauchen wir also auch diese Art und Weise, dass wir sagen, wir machen Adhkar al-Istighfar. Einer dieser Tagesdosis ist Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sag es 100 Mal, 200, wir sind Ahlus Sunnah und Jama'ah, damit wir keine Bid'ah machen. Ich sag dir nicht, sag es 125 Mal. Woher habe ich denn die Zahl? Das wäre eine Bid'ah, wenn ich eine bestimmte Zahl festlege. Aber Rasul alayhi salatu salam in sehr vielen Adhkar sagt immer 100 Mal dies und dies, sagt, bekommt dies und dies, und niemand ist besser, außer wer? Wer mehr macht. Das heißt, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sallu alayhi, hat also die Toren nach oben geöffnet, dass man mehr macht. Aber wir lassen es mal bei den 100 Mal. Also das ist einer der wichtigsten Adhkar. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und zwar zu Abu Dharr, soll ich dir nicht die von Allah meistgeliebten Sprüche sagen? Ich sagte, o Gesandter Allahs, berichte mir über die von Allah meistgeliebten Sprüche. Er sagte, die meistgeliebten Sprüche bei Allah sind, gepriesen sei Allah, und ich lobe ihn mit seinem ihm gebührenden Lob, Subhanallahi wa bihamdi. Und das gehört ja auch zu Adhkar Sabahul Masa, dass man das 100 Mal sagt. Dann gibt es, barakallahu fikum, noch mehrere Ahadith, die könnt ihr euch bi'idhnillahi ta'ala anschauen. Und da, die Bedeutung der Preisung haben wir ja bereits erwähnt, dass es At-Tanzil. Al-Azim ist ein Name Allah subhanahu wa ta'ala, und der heißt der Gewalt. Ja? Und in den weiteren Seiten wird dieser Name erklärt. Das ist einfach bi'idhnillahi ta'ala. Das könnt ihr euch inshallah durch. Sagen wir nun, wenn wir aufrichten aus der Verbeugung. Sami'allahu liman hamida. Und die Geschichte dieses Dhikr ist interessant. Seite 109. Rifa'ah ibn Rafi' al-Zuraqi sagt, wir beteten eines Tages hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er dann seinen Kopf aus der Verbeugung hob, sprach er, Allah erhört denjenigen, der ihn lobt. Ein Mann hinter ihm sagte: Unser Herr, dir gebührt viel Gutes und segenreiches Lob. Als er das Gebet beendet hatte, fragte er, also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wer hat geschrieben? Der Mann sagte, ich. Daraufhin sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ich sah mehr als 30 Engel, die miteinander wetteiferten, wer es zuerst niederschreibt. Rabbana wa lakal hamd. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, sami'a Allahu liman hamida. Dann sagte dieser Gefährte, Rabbana wa lakal hamd, kam 30 Engel und sie wollten, jeder Einzelne wollte der Erste sein, der dieses niederschreibt. Und das zeigt was, wie wertvoll dieser Dhikr ist. Warum sagen wir, wenn wir vom Ruku aufstehen, Sami'a Allahu liman hamida, heißt was? Allah hört denjenigen, der ihn lobt oder ihn dankt. Rabbana wa lakal hamd. Und hier gibt es verschiedene Versionen. Entweder du sagst Rabbana wa lakal hamd oder Rabbana lakal hamd oder Allahumma Rabbana wa lakal hamd oder Allahumma Rabbana lakal hamd. Das sind die Versionen. Und natürlich gibt es andere. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi und so weiter. Warum sagen wir Rabbana wa lakal hamd? Das müsst ihr alle wissen jetzt. Ihr habt genug Informationen. Warum dankst du Allah, wenn du aufstehst vom Ruku? Ja? Hast du nicht im Ruku Sünden verloren? Oder nicht? Wenn du dann aufstehst vom Ruku, dann bedankst du dich bei Allah Azza wa Jal. Du fühlst die Erleichterung, da die Sünden nun weg sind, und sagst, Rabbana wa lakal hamd. Ich vergleiche das immer, das Gefühl, wie jemand, der wirklich sehr viel Schmutz an seinem Körper hat und dann so eine schöne Dusche nimmt. So im Hochsommer ist es, man schwitzt, man kann sich gar nicht mehr aushalten und dann eine schöne kalte Dusche. Wie fühlst du dich danach? Wie neugeboren, oder? So solltest du dich fühlen, wenn du vom Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Und dann, weil es so schön war, geht es jetzt weiter. Hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan fi, mil as, nicht deine Hand, mil as samawat, wa mil al ardi, wa mil ama baynahuma, wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, ahlu thana'i wal hamd, ahakku maqal, una laka abd, la mani'a lima atayt, wa la mu'atiyya lima manat, wa la yafa'ud al jaddi min kal jad. Weil das einfach so schön war, dieser Rukua. Lies Hisnul Muslim. Rabbana wa laka al hamd, unser Herr, dir gebührt Lob, Hamdan, ein Lob, Kathiran, sehr oft ist, Tayyiban, das so schön ist, Mubarakan, das so gesegnet ist, Hamdan, Kathiran, Tayyiban, Mubarakan, Mil as-Samawat, ein Himmel voll an Dank, und so weiter und so fort. Das heißt, du bedankst dich bei Allah, vielen Dank dafür, dass du mir diese Sünden weggenommen hast. Das ist wie als ob du eingetaucht wärst, so mit dem Kopf. Und dann raus. Dieses erfrischende Gefühl, wenn man die Sünden endlich los ist. Dann kommen wir zur Niederwerfung. Das machen wir inshallah nach einer Pause von einer Viertelstunde. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen vergeben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns richtiges Wissen geben und uns helfen, dem Wissen entsprechend zu handeln. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.